Hallo meine lieben Freunde, beim vierten Teil sind wir angekommen unserer Serie über Fürbitte im Neuen Bund. Meine nächste Frage mein nächster Punkt ist folgender und ich schreibe ihn euch hier auf. Wie definieren wir Fürbitte? Und das ist eine sehr wichtige Frage, weißt du? Drittens, wie definieren wir Fürbitte? Wie definieren wir Fürbitte? Warum ist das eine Sache, die so, so wichtig ist? Weil die meisten Leute, wenn wir von Fürbitte reden, und das war ja immer wieder die Anfrage an mich, Reinhard, lehr etwas über die Fürbitte. Wie machen wir richtig Fürbitte? Die Frage war eigentlich von niemandem, Reinhard, ist Fürbitte im Neuen Bund korrekt? Die Frage war, Reinhard, wie machen wir Fürbitte? Das war immer die Frage, die mich gekommen ist. Lehr darüber, wie man im Neuen Bund richtig Fürbitte macht. Und dann ist meine Frage, wie definieren wir Fürbitte? Und diese Frage stelle ich an dich mal, lieber Zuseher, Zuhörer. Frag dich mal selbst. Moment einmal, wenn ich an Fürbitte denke, woran denke ich da? Und da kommen wahrscheinlich verschiedenste Antworten. Aber im Grunde genommen ist die Fürbitte etwas, was von den meisten Christen, denke ich mal, so definiert wird. Ich trete ein für jemand anders vor Gott. Korrekt? Das heißt, ich stehe zwischen Gott und einer anderen Person. Das ist Fürbitte. Sei es für ein Land, sei es für meinen Ehepartner, sei es für meine Kinder, sei es für wem auch immer. Ich stehe zwischen Gott und dieser Person. Und genau hier habe ich persönlich ein sehr, sehr großes Problem. Und hier sind die Probleme, die ich habe und die ich auch im Neuen Testament nämlich einfach nicht finden kann. Vor einigen Jahren wurde mir ein Bibelvers, und den zitiere ich jetzt nur, den werde ich nicht vorlesen, ein Bibelabschnitt wurde mir so groß und lebendig und klar vor einigen Jahren. Und das ist, ich liebe den 2. Korinther 5. Ich denke, die meisten Christen kennen 2. Korinther 5, Vers 17 und auch Vers 21 auswendig. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Vers 17 und Vers 21, dann folgendes. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde, damit wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus sind. Aber in diesem ganzen Kontext sagt der Paulus ganz was Interessantes. Er sagt, Gott hat uns mit sich versöhnt. Und dann sagt er nicht nur uns, sondern die ganze Welt. Und ich möchte, wir werden den Bibelvers hier nicht einfügen, ich möchte euch ermutigen, dass ihr mal in Ruhe, in welcher Übersetzung du das gerne magst, am besten in einigen verschiedenen Übersetzungen, vielleicht auch ein bisschen im Griechischen nachgraben, lest ihr mal in Ruhe das 5. Kapitel im 2. Korintherbrief durch, okay? Da sagt Paulus, nicht nur wir sind mit Gott versöhnt, sondern er hat auch die ganze Welt bereits mit sich versöhnt. Wenn Gott die ganze Welt bereits mit sich versöhnt hat, warum müssen wir dann Fürbitte tun zur Errettung von Menschen? Also, die meisten Leute definieren Fürbitte, ich stehe zwischen Gott und einer anderen Person und ich muss jetzt Gott bitten, etwas zu tun. Fürbitte, ich bitte für jemand anderen. Und indem ich für jemand anderen bitte, was mache ich jetzt? Ich komme jetzt zu Gott und versuche Gott zu überzeugen, für diese Person etwas zu tun. Und wenn die Bibel sagt, dass Gott bereits die ganze Welt mit sich versöhnt hat, schau, wie der Apostel Paulus weiter argumentiert. Und wie gesagt, lest euch diesen Abschnitt bitte gerne durch. Er sagt dann, und uns wurde gegeben der Dienst der Versöhnung. Und dann sagt er folgendes, und wir flehen euch an, lasst euch versöhnen mit Gott. Also, hier sind drei Personen involviert. Gott, erstens Gott, zweitens, in diesem Fall Paulus, ich setze mal dich hier ein, hoppala, sorry, ich setze mal dich hier ein, und drittens, andere. Okay, in diesem Fall waren es die Leute, die sich bekehren mussten. Was geschieht in der Fürbitte? In der Fürbitte geschieht genau das. Ich stehe zwischen Gott und versuche Gott zu überzeugen, dass Gott etwas tut im Leben der anderen. Okay? So wird eigentlich die Fürbitte von den meisten Leuten definiert. Gott, ich, der andere. Und dann werden alttestamentliche Bibelstellen herausgenommen. Ich habe jemanden gesucht, der in den Riss tritt, aber es war keiner. Hört zu, zwischen Gott und dem anderen, wie wäre es, wenn wir Jesus hier hineinstellen würden? Was wäre, wenn durch das, was im neuen Bund geschehen ist, Jesus den Platz von dir nimmt? Was wäre, wenn wir verstehen würden, dass in Wirklichkeit unser Auftrag nicht ist, Gott zu überzeugen, im Leben dieser Menschen etwas tun, also nicht ich flehe Gott an, im Leben dieser Menschen zu tun, sondern ich versuche, ich nehme jetzt einen grünen Stift, damit es etwas klarer wird, machen wir es hier auch grün, also ich stehe zwischen Gott, damit Gott den Menschen etwas tun kann. Was ist, wenn wir das so sehen würden? Im Neuen Bund und im Neuen Testament stehe ich vor den anderen und versuche die anderen zu überzeugen, dass sie zu Gott kommen sollen und von Gott ergreifen sollen, was Gott ihnen bereits angeboten hat und was er bereits gemacht hat und getan hat. Plötzlich dreht sich das Bild völlig. Und das sehen wir im 2. Korinther 5, wo Paulus sagt, uns wurde der Dienst der Versöhnung gegeben. Wir flehen euch an, dass ihr euch mit Gott versöhnen lässt. Nicht wir flehen euch an, dass ihr Gott dazu bringt, euch endlich zu erretten. Gott braucht nichts mehr tun, um den Menschen zu erretten. Der Mensch muss die Rettung ergreifen. Und das kannst du beziehen auf Heilung, auf Befreiung, auf Veränderung. Wie viel Zeit haben wir dazu verbracht, Gott versuchen zu überzeugen, im Menschleben der anderen zu wirken, in unserem Land zu wirken, überall was zu tun, anstatt die hier zu überzeugen, dass Gott alles getan hat und sie das doch endlich ergreifen sollen in ihrem Herzen. Und ich werde am Ende dieser Serie, werde ich da noch ganz klar darüber lehren, wie wir praktisch unser Christenleben leben sollen, damit das, was Jesus getan hat, auch von den Leuten um uns herum erlebt und ergriffen werden kann. Und hier ist eben genau das Problem mit der Fürbitte. Nämlich in dem Augenblick, wo wir Fürbitte so definieren, dass ich zwischen Gott und anderen stehe, wo kommt Jesus jetzt hin? Hat Jesus nicht bereits alles getan, damit jeder Mensch geheilt werden kann? Was wäre, wenn wir diese Heilung den Menschen bringen, anstatt Gott zu bitten, die Menschen zu heilen? Hat Jesus nicht alles getan, damit jeder einzelne Mensch auf dieser Welt Versorgung haben kann? Was wäre, wenn wir, anstatt ständig Gott zu bitten, etwas tun würden und den Leuten nahebringen würden, es ist alles getan? Hat Jesus im Johannes 17 nicht selbst gesagt, Herr, ich bitte nicht für die, die noch dazukommen werden, nicht für die, die in der Welt sind. Er hat nicht gebetet, dass die Leute sich bekehren werden. Und weißt du, ich sehe, dass durch das ganze Neue Testament hindurch, und ja, wir werden auch noch diese Bibelstelle aufgreifen, wo das Wort Fürbitte erwähnt wird, zumindest in einigen der deutschen Übersetzungen von Timotheusbrief, wir kommen da noch hinzu, mach dir keine Sorgen. Bleibt einfach geduldig dabei hier, bis zum Ende. Aber wenn Paulus gesagt hat, von Gottes Sicht ist es alles geschehen und Gott braucht niemand mehr, der zwischen ihm und dir steht, denn da steht jetzt Jesus Christus. Diesen Platz hat Jesus Christus jetzt eingenommen. Und ein großes Problem ist, dass im alten Bund war Folgendes. Welche Farbe nehmen wir? Nehmen wir mal hier wieder schwarz. Im alten Bund war Folgendes. Hier stand Gott und dann standst du. Und was geschah im alten Bund? Du handelst, und Gott reagiert. Und das ist der typischste alte Bund. Also, im alten Bund ging Folgendes, spielte sich da ab. Seht ihr, ich werde noch zum Künstler hier. Im alten Bund ist Folgendes. Du gehorchst, Gott reagiert mich segnen. Du bist ungehorsam und dann reagiert Gott mit Fluch. Du machst Dinge falsch und dann musst du handeln, das heißt, du musst handelst. Ich habe ein T ausgelassen. Du befleht Gott und Gott reagiert. Nur im neuen Bund hat sich das Bild umgedreht. Im neuen Bund ist es völlig anders. Im neuen Bund reagiert Gott nicht auf deine Gebete, sondern deine Gebete sind eine Reaktion auf das, was Gott bereits getan hat. Und im neuen Bund? Ich habe hier ein T geschrieben, das ist ja völlig falsch. Das ist ja nicht im Alten Testament, im Alten Bund. Das ist ein großer Unterschied. Im neuen Bund ist es völlig auf den Kopf gestellt oder völlig umgedreht. Nämlich im neuen Bund ist es so, Gott tat oder handelte, wenn du möchtest, und du reagierst. Siehst du, wie plötzlich alles einen anderen Sinn ergibt? Wenn ich im neuen Bund ergreifen kann, dass Gott durch seinen geliebten Sohn, durch Jesus Christus, alles getan hat, das bereits getan werden musste. Und ich jetzt darauf reagiere, ich ergreife, ich nehme, ich mache etwas, ich tue das, ich fasse das für mich an, ich nehme mir, was mir gehört und ich biete es auch den anderen an. Dann plötzlich merken wir, dass diese Fürbitte versuchen, Gott zu überzeugen, eigentlich im neuen Bund ja keinen Sinn mehr gibt. Wovon muss Gott überzeugt werden? Dass er gut ist, das weiß er schon längst. Dass er den Menschen Gutes tun soll, das hat er doch getan durch Jesus Christus. Weißt du, je mehr ich über dieses Thema studiere, desto mehr komme ich zu der klaren Überzeugung. Jesus hat, ich habe heute das in meiner stillen Zeit so wunderbar darüber meditiert und gelesen, Jesus schickte seine 12 Apostel aus in Matthäus 10. Und Jesus sagte was? Heilt die Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt die Dämonen aus, predigt das Evangelium des Reiches Gottes und da, wo sie euch annehmen, cool. Und wo sie euch nicht annehmen, schüttelt den Stab ab und geht weiter. Nicht, und wenn sie euch nicht annehmen, zieht euch mal zurück für eine Woche des Fastens und Betens und der Fürbitte, damit euer Auftrag, euer Dienst auch kräftig und stark und gesegnet sein wird. Nein, hier, ihr bietet es ihnen an und dann geht ihr weiter. Und damit tun wir uns so schwer, wir Christen, wir engagierte, charismatischen Christen. Wir denken ständig, dass wenn etwas nicht geschieht, ist es nicht geschehen, weil wir nicht in der Fürbitte Gott von etwas überzeugt haben. Und da bin ich überzeugt, wenn sich das ändert, werden wir effektiver werden, stärker werden, kräftiger werden und wir werden viel mehr Wunder erleben. Meine lieben Freunde, der vierte Teil ist beendet, wir machen bald weiter mit dem fünften Teil. Hallo meine lieben Freunde, wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr dreistündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein basiert in Kids Care. Wir haben auch ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link. Und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.